I, O, O. Ziehen. Ziehen, Zug, gezogen. Verlieren. Verlieren, verlor, verloren. Schließen. Schließen, Schloss, geschlossen. Fliegen. Fliegen, flog, geflogen. Biegen. Biegen, bog, gebogen. Bieten. Bieten, bot, geboten. Riechen. Riechen, roch, gerochen.